1 Live. DJ Session mit Martin Horger. Hey, hey, Sektor, ihr hört 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session. In der letzten Stunde habt ihr das Live-Set von Robin Schulz aus dem Pascha von Ibiza gehört und hier geht's jetzt weiter mit Martin Horger, unserem 1 Live DJ Session Resident DJ. Ja, viel Spaß wünsche ich euch jetzt mit Martin Horger. 60 Minuten in the Mix. Mariah, Diva, it's giving Rainbow, Era, it's giving Queen. Smoke, it's giving life. Goals, it's giving Mariah. Diva, it's giving rainbow. Era, it's giving cool. Gaga, it's giving iconic. Drama, it's giving Vogue. Vogue. It's giving Madonna. Vogue, it's giving life. Goals, it's giving Mariah. Diva, it's giving rainbow. Era, it's giving cool. Gaga, it's giving iconic. Drama, it's giving Vogue. Session mit Martin Horger. It's giving Vogue. Thank you. Hier ist 1 Live und ihr hört die dritte Stunde der 1 Live DJ Session heute mit einem Set von unserem Resident DJ Martin Horger. Der war ja vor zwei Wochen noch für 1 Live für Europe's Biggest Dance Show am Start. Als Start habt ihr eben schon seine neue Nummer von ihm und Dylan Francis gehört. Gleich gibt's dann noch seinen Track Get Real High hier zu hören. Session mit Martin Horger. In der dritten Stunde der 1Live-DJ-Session heute mit Martin Horger aus unserem Resident-Team. Das gerade war Think About It von Truth and Lies. Und hier gibt es jetzt was ganz Neues, brandneues von Martin Horger, noch unveröffentlicht zu hören. Session mit Martin Hauger. Once again, will the renegade master, D4 damager, power to the people. with the ill behavior. Die 1 Live DJ Session mit unserem Resident DJ Martin Horger. Das gerade war seine vorletzte Single Ill Behavior und weiter geht's mit Pump von Chris Lorenzo. I know you want me there. wir sind in der dritten Stunde der 1 Live DJ Session heute mit Martin Horger aus unserem Resident Team. Das gerade war sein gemeinsamer Track mit Bijou, I Know, und weiter geht es mit The Freaks von Martin Horger und David Guetta. DJ Session mit Martin Horger. Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks. The freaks.

Und das war die 1Live-DJ-Session für diese Woche mit mir, Mogwai, unserem Gast DJ Robin Schulz. Und gerade läuft der Resident Mix von Martin Horger. Wenn ihr euch die Sets nochmal in Ruhe anhören wollt, könnt ihr das ganz einfach in der 1Live-App machen. Da findet ihr alle Episoden der DJ-Session jederzeit zum Nachhören. Ja, und zum Abschluss gibt es jetzt hier gleich noch die aktuelle Martin Horger-Nummer Love All Night auf die Ohren. Und ich wünsche noch viel Spaß damit und einen tollen Abend da draußen. DJ Session mit Martin Horger. Mariah.